Am 24. Mai jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Robert Sarr, ein Komponist, Pianist und Organist aus Unterfranken. Dort in Bad Kissingen kam er zur Welt, in der mondänen Bäder- und Kurstadt mit dem Regentenbau als Wahrzeichen, wo bereits Anfang des 20. Jahrhunderts die Wiener Symphoniker und Münchner Philharmoniker regelmäßig als Kurorchester auftraten. In seiner Geburtsstadt erhielt Robert Sarr schon früh Klavierunterricht. Mit 6 Jahren verlor er ein Auge durch ein Krebsleiden, das ihn im Alter von 12 Jahren erblinden ließ. Ein Handicap, das sein ganzes Leben überschatten sollte. Nach dem Besuch der Blindenschule in Würzburg und einer kaufmännischen Ausbildung in Halle begann er 1946 sein Musikstudium bei dem Hindemith-Schüler Arthur Grenz, der in Bad Kissingen eine Musikschule gegründet hatte. 1949 wechselte Robert Sarr an die Würzburger Musikhochschule, damals noch Staatskonservatorium. Daneben besuchte er die Darmstädter Ferienkurse, wo er Anregungen von Wolfgang Fortner und Hans-Werner Henze erhielt. Einen großen Förderer fand Robert Sarr in dem Komponisten, Cembalisten und Organisten Willi Spilling, dem ersten Leiter der Musikredaktion im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks, der zahlreiche seiner Werke produzierte und im Radio aufs Programm setzte. 1958 wurde Robert Sarr mit dem Förderpreis der Stadt Nürnberg ausgezeichnet. Orchesterwerke und Solokonzerte hat er geschrieben, Klavier- und Kammermusik sowie Lieder und andere Vokalkompositionen. Nach seiner Übersiedlung aus Franken ins Rheinland 1967 hat Robert Sarr dann nicht mehr komponiert. Bis zu seinem Tod im Jahr 1976 in Köln-Porz arbeitete er als Kritiker, Klavierlehrer und als Korrepetitor einer Ballettschule. Als Teil der Bad Kissinger Klaviertage fand von 1992 bis 1998 unter der Schirmherrschaft von Ingeborg Hallstein und Jörg Demus alljährlich der Robert-Sarr-Gesangswettbewerb statt. In unserer Concerto Bavarese-Ausgabe stehen, flankiert von Musik fränkischer Komponisten seiner Altersgruppe, 3 Werke von Robert Sarr im Zentrum. Die 5 Lieder für Alt und Klavier, durchzogen von Anklängen an Gustav Mahlers Rückert- und Wunderhornlieder, außerdem das an Stravinskys Neoklassizismus orientierte Cellokonzert von 1960 sowie die Klaviersuite aus dem Tagebuch einer reizenden Pudelin, die an freitonale Klavierstücke des frühen Schönberg erinnern mag. Zum Auftakt hören Sie Musik von Franz Hofmann, sein Konzert für Violine und Kammerorchester. Thank you. Thank you. Thank you. Musik von Franz Hofmann zum Beginn des Concerto Bavarese auf Bayern 2. Daniel Gäde war der Solist, die Nürnberger Symphoniker leitete Christian Simonis. Wie anfangs erwähnt, am 24. Mai jährt sich der Geburtstag von Robert Sarr zum 100. Mal. Aus diesem Anlass steht auch im heutigen Concerto Bavarese Musik des Komponisten, der aus Bad Kissingen stammte, im Mittelpunkt. Seine 5 Lieder für Alt und Klavier, Eselsreigen, Gaunervers, Das Rätsel, Wiegenlied und Zum Schluss interpretieren Astrid Schön und Gernot Schirwitz. Esel geht im Kreis herum, ist nicht schlau und ist nicht dumm, ist nicht grau und ist nicht weiß, geht halt nur herum im Kreis. Männer, lasst euch nicht verkaufen, wenn die Esel kreise laufen. Mädle, hört euch klein und groß, sonst ist bald das Esle los. Ein Esle geht herum im Kreis, ist nicht kalt und ist nicht heiß, macht nicht Brie und macht nicht Brumm, geht halt nur im Kreis herum. Üble, lasst euch nicht beschwatzen, sind wie Katze. Üble, hört euch groß und klein, sonst wird ihr bald Esle sein. Thank you. Die Altistin Astrid Schön sang fünf Lieder von Robert Sarr. Von ihm ist auch das Tagebuch einer reizenden Pudelin, das Benedikt Köhlen 1969 im Studio 1 in Nürnberg spielte. Thank you. Aus dem Jahr 1969 war die Aufnahme mit dem Pianisten Benedikt Köhlen. Er spielte das Tagebuch einer reizenden Pudelin, eine Klaviersuite von Robert Saar. Und noch früher zurück, nämlich in das Jahr 1960, geht es im Anschluss mit dem Fränkischen Landesorchester. Damals leitete Erich Kloß das Konzert für Cello und Orchester mit der Solistin Helga Ulsamer. Thank you. Thank you. Helga Uhlsammer und das Fränkische Landesorchester spielten das Konzert für Cello und Orchester von Robert Saar. Das dritte und letzte Stück, mit dem wir im heutigen Concerto Bavarese an den vor 100 Jahren in Bad Kissingen geborenen Komponisten erinnerten. Obwohl auch der nächste Komponist Berthold Hummel in diesem Jahr seinen 100. gefeiert hätte, er steht im Mittelpunkt bei Markus Bellheim, dem Interpreten seiner Sonatine für Klavier. Der Pianist Markus Bellheim und die Sonatine für Klavier von Berthold Hummel. Wir enden das Concerto Bavarese mit einem Konzert für Bläser und große Streichorchester von Erwin Walter. Hier hören Sie das Ensemble Der gelbe Klang. Thank you. Thank you. Thank you. Für die letzte gute halbe Stunde im Concerto Bavarese ging es ins Stadttheater nach Amberg in der Oberpfalz. Armando Merino leitete dort das Ensemble Der gelbe Klang zu Erwin Walters Concerto für Flöte, Oboe, Fagott, Trompete und großes Streichorchester.